Kapitel 7 An den Galgen. Eines Tages kommt Eulenspiegel durch Hildesheim und kauft sich dort eine schöne Wurst. Dann geht er in ein Dorf in der Nähe, wo er den Pfarrer kennt. Der Pfarrer liest gerade die Frühmesse, denn er will früh zu Mittag essen. Eulenspiegel geht in die Küche des Pfarrers und bittet die Magd, die Wurst schon einmal zu braten. Dann geht er in die Kirche. Die Frühmesse ist aber schon zu Ende. Ein anderer Pfarrer kommt und liest die Hochmesse. Die hört Eulenspiegel bis zum Ende an. Erst dann geht er in die Küche. Da sitzt aber schon sein Bekannter, der Pfarrer, und isst das letzte Stück von seiner Wurst. Die war lecker, Eulenspiegel, aber ihr sollt auch nicht hungern. Die Magd bringt Eulenspiegel Kohl und Speck. Kohl und Speck? Denkt Eulenspiegel. Aber meine gute Wurst ist weg. Doch er sagt nichts. Als er fortgeht, bittet ihn der Pfarrer: Das nächste Mal bringt doch zwei Würste mit, eine für euch, eine für mich. Ja, ich will an die Wurst und an euch denken, antwortet Eulenspiegel und geht nach Hildesheim zurück. Wenige Tage später trifft er auf einer Landstraße einen Bauern mit einer toten Sau. Könnt ihr mir zwei Würste machen, guter Mann? Fragt ihn Eulenspiegel. Ich will sie euch bezahlen. Der Bauer versteht nicht. Aber Herr, die Sau war krank und... Das macht nichts, antwortet Eulenspiegel. Der Bauer macht ihm zwei Würste und Eulenspiegel macht sich wieder auf den Weg zum Pfarrer. Auch heute liest er gerade die Frühmesse. Eulenspiegel bringt die zwei Würste in die Küche und bittet die Magd. Brat sie schon einmal. Ich komme später wieder. Als der Pfarrer kommt, sieht er die beiden Würste. Setz dich doch zu mir, mein Mädchen, ruft er der Magd zu. Die beiden essen beide Würste auf. Doch nach einer Weile wird ihnen schlecht. Was kann das sein? Die Würste? In diesem Moment kommt Eulenspiegel herein. Was war mit den Würsten? Fragt der Pfarrer. Gute Würste von toter Sau, Herr Pfarrer. Das kommt davon, wenn man anderen alles wegfrisst. Und Eulenspiegel macht, dass er fortkommt, wieder Richtung Norden. In Lübeck hört Eulenspiegel von einem Weinhändler, der von sich sagt, mich legt keiner herein, ich kenne alle Tricks. Das wollen wir doch sehen, denkt Eulenspiegel. Mit zwei Krügen geht er zum Weinhändler. Einen Krug trägt er vor sich in der Hand, den anderen voll Wasser unter dem Mantel. Ein Krug Wein, bitte. Der Weinhändler füllt den Krug. Eulenspiegel legt einen Groschen auf den Tisch, nimmt den Krug und geht zur Tür. Mit dem Rücken zum Weinhändler steckt er den Weinkrug unter den Mantel und nimmt den Wasserkrug in die Hand. Er geht zurück an den Tisch. Pardon, heute mag ich doch keinen Wein. Er stellt den Krug auf den Tisch und steckt das Geld wieder ein. Na, so ein Dummkopf, sagt der Weinhändler. Er schüttet den vollen Wasserkrug ins Weinfass. Das nächste Mal lässt du dir wieder Wasser für Wein geben von einem Toren wie mir. Das ist sicher. Eulenspiegel hält jetzt beide Krüge in der Hand und macht, dass er fortkommt. Der Weinhändler aber ist sehr böse und geht zum Magistrat. Eulenspiegel hat mir Wein gestohlen, sagt er, und Diebe kommen an den Galgen. Das war doch nur ein Spaß, sagen andere. Aber der Richter versteht keinen Spaß. Eulenspiegel wird wegen Diebstahls morgen früh aufgehängt. Die Lübecker können es nicht glauben. Doch wirklich, am nächsten Morgen führen zwei Polizisten Eulenspiegel an den Galgen. Der Bürgermeister ist da, der ganze Stadtrat, ein Pfarrer, viele Leute. Eulenspiegel, ruft der Bürgermeister. Hast du noch einen letzten Wunsch? Jawohl, Herr Bürgermeister. Dann sag jetzt, was du willst. Respektiert ihr auch den letzten Wunsch? Ist das sicher? Nun. Mein Wunsch kostet euch nichts, Herr Bürgermeister, und eure Stadt wird bekannt. Und aufhängen lasse ich mich gern. Nur den einen Wunsch... Gebt ihr mir die Hand darauf? Wenn es nichts kostet und... Gut, hier ist meine Hand. Und nun sagt schon. Ich habe nur einen Wunsch. Wenn ihr mich aufgehängt habt, dann sollt ihr, soll der Stadtrat, sollen der Weinhändler und der Metzger 3 Tage lang jeden Morgen kommen und mir den nackten Hintern küssen. Pfui! Die Leute lachen. Der Bürgermeister sieht die Stadträte an. Ihr habt mir eure Hand darauf gegeben, ruft Eulenspiegel. Lasst ihn laufen, sagt der Bürgermeister. Einen schönen Tag noch, ruft Eulenspiegel und macht, dass er fortkommt.